بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, sondern auch unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener ist und sein Gesandter ist, sallallahu alaihi wa sallam. Möge Allah azza wa jal uns von seiner Hand am Tag der Auferstehung zu trinken geben, aus seinem Becken, aus dem, wenn wir daraus getrunken haben, nie wieder durstig werden werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen Tag und diese Begegnung zu dem glücklichsten unserer Tage überhaupt machen und dass uns gesagt wird, dass wir der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefolgt sind. Und wir suchen Zuflucht davor, dass unser eigener Prophet alaihi salatu wassalam zu uns am Tag der Auferstehung sagt, weg von mir, weg von mir. Und man wird zu ihm sagen, und die Begründung wird sagen, weil wir eben Sachen geändert haben und erneuert haben. Möge Allah uns davor bewahren. Allahumma amin. Meine lieben Geschwister, wir machen heute mit dem dritten Unterricht über die Buyu' weiter. Und beim ersten Mal oder bei den ersten Unterrichten haben wir uns ein bisschen unterhalten über die Säulen, über die Rücken eines Bay'a-Vertrages. Und wir haben gesagt, es gibt drei verschiedene Säulen. Und dementsprechend schauen wir uns die einzelnen Säulen an. Und mit einer dieser Säulen wollen wir uns heute noch ein bisschen intensiver beschäftigen. Und zwar, das ist diese Säule der Sira. Und die Sira besteht aus Ijab und Qabul, das ist das sogenannte Angebot und die Angebotsannahme. Es ist unvorstellbar, dass ein Kaufvertrag, ein Bay'a-Vertrag stattfindet ohne eine Sira. Diese Sira ist meistens, dieses Angebot wird meistens gemacht von dem Verkäufer. Und der Qabul wird gemacht von dem Käufer. Das haben wir gesagt, ist meistens der Fall, muss aber nicht sein, weil wir meistens nämlich den Fall haben, dass wir zwei Arten von Mal betrachten. Auf der einen Seite den Thaman vom Käufer und einmal den Muthman von dem Verkäufer. Das ist die Standardvariante. Wir haben gesagt, es kommt auch manchmal der Fall vor, dass man Thaman durch Thaman tauscht. Auch Muthman durch Muthman, aber diese Fälle sind seltener im Vergleich zu dem Fall Thaman und Muthman. Und nicht nur, dass sie seltener sind, sondern sie fallen dann oft in ein anderes Kapitel, und zwar das Kapitel von Riba. Und deswegen ist es ein gesondertes Kapitel, bei dem ja auch Sachen ausgetauscht werden. Also wenn man Thaman durch Thaman tauscht, wie zum Beispiel Euro und Dollar gegeneinander tauscht, dann ist das natürlich auch eine Art Kaufvertrag. Allerdings wird Thaman durch Thaman getauscht. Und das unterliegt bestimmten Gesetzen und das betrachten wir, sagt man, besonders oder separat in einem eigenständigen Kapitel. Also wir haben ein Angebot, ein Ijab seitens des Verkäufers und wir haben ein Qabul seitens des Verkäufers. Und diese Tatsache ist meistens verbal, wie ich gerade eben erklärt habe, aber sie kann auch praktisch geschehen, indem wir eben nicht sagen, ich verkaufe die Ware für so und so viel und der andere sagt, ich nehme sie für so und so viel an, sondern indem wir eine Handlung machen. Ja? Jemand zum Beispiel schreibt einfach ein Preisschild und schreibt darauf, dieser Stift kostet 3 Euro, 1 Euro, 50 Cent. Dann hat er nichts gesagt, sondern hat etwas geschrieben oder allgemein etwas getan. Und der andere legt auch vielleicht nur einfach das Geld neben die Kasse, weil der Verkäufer möchte sich nicht um so Kleinigkeiten kümmern. Wenn er sich für jedes, also wenn morgens bei der Bäckerei viel Brot ist und es kommen 30, 40 Kunden gleichzeitig und jeder von ihnen will für 50 Cent ein Brötchen kaufen, dann sagt sich vielleicht der Verkäufer, so ist es in manchen Gegenden gang und gäbe, nimm einfach das Brot und leg 50 Cent hin, dann hat sich die Sache auch erledigt, weil es ist mir nicht wert, als Verkäufer meine volle Aufmerksamkeit wegen 50 Cent herzugeben. Und da die meisten Menschen sowieso ehrlich sind, vertraue ich darauf, dass sie einfach das Geld dort haben. Das ist eine Form des Ijab und Qabul, aber durch Handlung, und das nennt man was ist im Fiqh Mu'atah. Mu'atah kommt von auf dem Arabischen das Verb A'ta bedeutet geben, und Mu'atah heißt gegenseitiges Geben, wechselseitiges Geben, und das kommt ebenfalls vor. Jetzt ist ein Aspekt wichtig bei dem Ijab und Qabul. Stellt euch mal vor, einer äußert den Ijab und der andere äußert den Qabul allerdings 3 Jahre später. Das kann es ja irgendwie nicht sein. طيب, der eine äußert den Ijab, der andere äußert den Qabul 3 Stunden später. Der nächste äußert den Ijab und der andere äußert den Qabul 2 Sekunden Differenz. Also wir sehen, es gibt hier eindeutige Zeitfaktoren, die, akzeptabel sind. Und es gibt Zeitabstände zwischen Ijab und Qabul, wo jeder von uns sagen würde, das ist ja kein Kaufvertrag. Ja? Und dann, wenn wir das zeitlich betrachten, könnt ihr euch vorstellen, was ist, wenn wir das örtlich betrachten? Einer äußert den Ijab und der andere ist bei ihm. Aber er verlässt den Raum, steigt ins Auto, steigt ins Flugzeug, fliegt woanders hin und ist in einer Stunde woanders, ja, und äußert dann den Qabul. Das heißt also, hier haben wir den zeitlichen Faktor, aber noch wichtiger den örtlichen Faktor. Einer äußert den Ijab, der andere den Qabul, nachdem er den Geschäftsraum verlassen hat, den Vertragsort verlassen hat. All dies sind Angelegenheiten, die die Fuqaha diskutiert haben, und entsprechendes islamisches Urteil, ein Hukum Shari, dazu gefällt haben. Grundsätzlich gesehen folgt der Qabul dem Ijab, und der Prophet والسلام, hat uns eine Regel gegeben, die für uns eine große Rolle spielen wird, sowohl was den zeitlichen Faktor angeht, als auch was den örtlichen Faktor angeht. Er sagte والسلام, Al-Bay'ani bil-Khiyar ma lam yatafarraqa. Das heißt sinngemäß übersetzt, beide Handelspartner haben die Wahl, solange sie nicht auseinandergegangen sind. Beide Handelspartner haben die Wahl, solange sie nicht auseinandergegangen sind. Also schlussfolgern wir aus diesem Hadith, dass solange wir uns noch am Verhandlungsort befinden, hat jeder von beiden die Wahl, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Und dann ist immer noch die Frage, also das haben wir jetzt erstmal eingeschränkt auf den Ort. Wir bleiben am gleichen Ort, wie zum Beispiel das gleiche Geschäft. Du gehst in ein Geschäft rein, gehst in einen Laden rein und gehst dort einen Kaufvertrag ein. Du verlässt den Laden nicht. Und jetzt ist die Frage, was ist mit den zeitlichen Unterbrechungen, wenn sie innerhalb eines Ortes stattfinden? Da sagen wir, unterscheiden wir verschiedene Fälle. Und zwar 2 Fälle unterscheiden wir voneinander. Fall Nummer 1, die Verzögerung zwischen Ijab und Qabul kommt zustande durch eine Handlung. Und wenn ich sage Handlung, dann meine ich damit eine Handlung im körperlichen Sinn, aber auch an Extremitäten, aber auch eine Handlung als Worte. Ja? Das heißt, es kommt eine Handlung zustande zwischen Ijab und Qabul, die etwas mit dem Kaufvertrag zu tun hat. Und der zweite Fall ist, es kommt eine Handlung vor, die nichts mit dem Kaufvertrag zu tun hat. Eine Handlung, die etwas mit dem Kaufvertrag zu tun hat, wie zum Beispiel ein Verkäufer sagt, ich verkaufe dir dieses Auto für 5.000 Euro. Daraufhin steht der potenzielle Käufer auf, schaut sich das Auto an, steigt ins Auto rein, schaut sich die Innengarnitur an, die Ausstattung von innen an und das Handschuhfach und was auch immer. Und dann steigt er aus und sagt, ich bin einverstanden. Diese zeitliche Unterbrechung ist eine Unterbrechung durch eine Handlung, allerdings diese Handlung hat etwas mit dem eigentlichen oder ist im Sinne des Kaufvertrags. Ist im Sinne des Kaufvertrages. Ein zweites Beispiel wäre, du unterhältst dich mit dem Verkäufer und der Verkäufer sagt, ich verkaufe dir das Auto für 5000 Euro. Weil man sich kennt, fragt man sich, wie geht's eigentlich dem Sohn so? Was macht eigentlich dein Vater? Was macht eigentlich deine Mutter? Was machen deine Kinder? Wie geht's ihnen? Ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Und so weiter und so fort. Man hat das Gesprächsthema geändert. Dieses Gesprächsthema hat mit dem Kaufvertrag nichts zu tun. Es ist nicht das gleiche, wie er fragen würde, wie viele Kilometer ist das Auto gefahren, wie viele Käufer, wie viele Besitzeigentümer hat das Auto vorher schon gehabt, wie viele Unfälle hat das Auto. Das ist ein anderes Thema. Er fragt etwas vollkommen anderes, dann würde das als eine Unterbrechung gewertet werden. Mit anderen Worten, wenn er danach sagen würde, ich akzeptiere dein Angebot von vorhin, dann wäre das kein gültiger Kaufvertrag, der würde dadurch also nicht zustande kommen. Insofern haben wir hier die zeitliche Unterbrechung, spielt eine Rolle und unterscheidet sich natürlich von Thema zu Thema. Aber das ist ein alltägliches Beispiel oder ein häufig vorkommendes Beispiel, das ich erwähnt habe. Das war im Zuge zum zeitlichen Faktor. Kehren wir noch einmal zurück zu dem Mu'atah-Bay'. Was haben wir gesagt? Mu'atah-Bay' bedeutet der Kauf durch Tätigkeit. Kauf durch Tätigkeit. Normalerweise äußert man, aber das muss nicht immer sein. Man kann auch durch Tätigkeiten so. Was ist das Urteil darüber? Das Urteil darüber ist bei den, also erstmal, wir haben drei verschiedene Ansichten unter den Gelehrten diesbezüglich. Die erste Ansicht besagt, Mu'atah, Bay' sind gültig, ausnahmslos. Die zweite Ansicht sagt, Mu'atah, Bay' sind ausnahmslos ungültig. Und die dritte Ansicht macht eine Fallunterscheidung zwischen teuren und nicht teuren Muthman. Die erste Ansicht, das heißt, dass Mu'atah, Bay' gültig sind, ausnahmslos, das ist egal, ob es sich um eine teure Ware handelt oder um eine günstige Ware handelt, ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, und sie berufen sich auf die allgemeinen Verse und Hadithe, in denen Allah subhanahu wa ta'ala den Handel al-Bi' erlaubt hat und keine Einschränkung gemacht hat. Und das hat man am. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wa ahalla Allahu al-Bi' Das heißt, Allah hat den Bay'-Vertrag für halal erklärt. Also fragt man sich, was ist mit dem Mu'atah-Bay' statt dem verbalen Bay'? Sagen wir, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Bay' erlaubt erklärt. Hat keinen Unterschied gemacht, ob man die Sira äußert oder ob man die Sira durch Handlung zum Ausdruck bringt. Also betrachten wir beide Formen von Bay' als halal. Und der Beweis ist die Ayah. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ Oh, die ihr glaubt, zählt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf. Es sei denn, dass es sich um einen Handel in gegenseitigem Einvernehmen handelt. Wir haben hier einen Handel in gegenseitigem Einvernehmen, findet zwar durch Mu'atah statt, spricht aber nichts dagegen, weil sie sind beide damit einverstanden und das stimmt überein mit der Ayah aus dem Koran Al-Karim. Auch hat der Prophet a.s. gesagt, إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاد Das bedeutet, beim Bay'-Vertrag geht es hauptsächlich um die Zufriedenheit beider. Das ist eine Art, wie man diesen Hadith übersetzen kann. Bei einem Bay'-Vertrag geht es hauptsächlich um die Zufriedenheit beider. Und wenn beide mit dieser Art von Bay' zufrieden sind und es keinen Einwand aus der Scharia gibt, warum man so einen Mu'atah-Bay' nicht erlauben sollte, dann haben wir keinen Grund dafür, es zu verbieten, weil grundsätzlich sind Bay'-Verträge halal. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, ist diejenige, die Mu'atah-Bay' verbietet. Und sie stützen sich auf denselben Hadith, den wir gerade eben gehört haben. Und zwar der Hadith innama al-bay'u an tarad. Sie sagen, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Bay'verträge, bei Bay'verträgen geht es um die Zufriedenheit beider Handelspartner. Und sie sagen, die Zufriedenheit eines Menschen spielt sich in seinem Inneren ab. Und ich kenne sie nicht, bis er sich dazu äußert. Insofern erkläre ich Mu'attah für ungültig, weil er sich nicht dazu geäußert hat, dass er diesen Kaufvertrag eingehen möchte. Das ist die erste Begründung. Die zweite Begründung, sie sagen, es handelt sich, das ist eine Form des Qiyas, sie sagen, Bay'verträge durch Mu'attah durchzuführen, durch Tätigkeit durchzuführen, ist genauso fasid, wie wenn ich Heiratsverträge durch Mu'attah durchführen würde. Oder anders, genauso wie du bei Heiratsverträgen ein Ijab und Qabul äußerst, genauso brauche ich auch Ijab und Qabul durch eine verbale Sira bei dem Bay'vertrag. Das ist die Ansicht, zweite Ansicht unter den Ulama, rahimahullah ta'ala. Und die dritte Ansicht unter den Gelehrten, sie macht, wie wir gesagt haben, diese Fallunterscheidung. Sie sagen, wenn es um Kleinigkeiten geht, also um wertlose Muthman geht, dann erlaube ich es. Und wenn es um teure Ware geht, dann erlaube ich das nicht. Und wenn man sie fragt, was ist euer Beweis für eure Fallunterscheidung, dann sagen sie, unser Beweis für die Fallunterscheidung ist der Istihsan. Istihsan ist eine Form der eine Form des Beweises, die umstritten ist und hat auch verschiedene Definitionen. Aber hier ist mit Istihsan gemeint, dass es ist ein Beweis gemeint, der dem Mujtahid einfällt, weswegen er eine Ausnahme macht. Ist ein Beweis, den der Mujtahid einfällt, weswegen er einen Unterschied. Hier in diesem Fall geht es ja darum, dass bei günstiger Ware schert sich keiner darum, ob das jetzt mündlich gemacht wird oder schriftlich oder durch Mu'attah oder wie auch immer, sondern keiner fragt danach. Wichtiger ist aber bei teuren Angelegenheiten, sie sagen, keiner kommt auf die Idee, normalerweise ein teures Auto für 500.000 Euro zu kaufen, dem einfach das Geld hinlegt und das Auto nimmt und wieder weggeht. Okay? Wie dem auch sei, die bevorzugte Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, dass eben der Mu'attah-Bay' gültig ist. Warum ist er gültig? Warum? Weil die Beweislage, weil die Beweise der Mehrheit der Gelehrten richtiger ist, beziehungsweise stärker ist. Selbst wenn wir den Istihsan-Beweis anerkennen, so stellt er ein Problem dar mit den, mit den Aam-Aussagen aus dem Koran, aus diesen Ayat, die wir vorgelesen haben, oder den Hadithen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn wir den Beweis sowieso nicht akzeptieren und nicht anerkennen, dann gibt es auch keinen Grund, sich daran zu halten. Das zu vergleichen, also erstmal die Ansicht, die das grundsätzlich verbietet, dieser Ansicht würden wir sagen, oder diesen Anhängern würden wir sagen, beweist, dass der Mu'attah verboten ist. Weil wir können nicht oder brauchen nicht beweisen, besser gesagt, dass der Mu'attah gültig ist. Wir brauchen das nicht beweisen. Sondern ihr müsst beweisen, dass er verboten ist. Weil wir halten uns ja an die allgemeine Aussage Allahs, wa ahallallahu al-bay'. Okay? Allah hat den Bay' für halal erklärt. Das reicht uns als Beweis. Und die anderen Gelehrten, die Gelehrten der dritten Ansicht, zu ihnen sagen wir erkennen diese Beweisführung nicht an. Oder wenn doch, so ist unsere Beweisführung stärker. Und das Argument, dass es wie Heiratsverträge mit Heiratsverträgen zu vergleichen ist, ist schwach, weil bei Heiratsverträgen der Gesetzgeber den Gürtel enger geschnallt hat als bei anderen Kaufverträgen. Und deswegen erkennt man bei Heiratsverträgen, zum Beispiel sagt der Gesetzgeber, müssen neben den zwei eigentlichen Personen, um die es geht, müssen noch Zeugen dabei sein. Und das kennst du nicht aus Kaufverträgen, dass dann Zeuge dabei sein muss beim Kaufvertrag. Ja? Und auch, dass die Frau selbst diesen Heiratsvertrag nicht eingehen darf, sondern dass das eben ihr Wali macht für sie. Normalerweise eine Frau, wenn sie Eigentum hat, kann sie kaufen und verkaufen. Ja? Aber bei Heiratsverträgen sagt der Gesetzgeber, nein, ich möchte das Einverständnis deines Vormundes haben. Insofern sehen wir deutlich, und auch ja, es gibt noch verschiedene Unterschiede, die gemacht werden, da sehen wir, dass der Heiratsverträge allgemein strenger zu betrachten sind, und wir können nicht einen Ausnahmefall, wenn ich jetzt die Heiratsverträge als Ausnahmefall eines Bai'-Vertrags bezeichnen würde, können wir nicht zu einem Beweis nehmen für den Fall, den wir gerade diskutieren. Weil das ist eine Ausnahme. Versteht ihr? Ich kann nicht mit dem argumentieren, was ausnahmsweise mal gilt, sondern ich muss mit dem argumentieren, was normalerweise gilt. Ja? Weil eine Ausnahme ist ja deswegen eine Ausnahme, weil sie eben nur einmal vorkommt oder zweimal oder dreimal. Okay? Deswegen kann ich das nicht als Argument nehmen. Das ist ein wichtiges Thema, also das hört sich jetzt so einfach an, aber grundsätzlich, wenn ich eine Ausnahmeregelung habe, kann ich diese nicht zur Grundlage machen für meine Argumentation. Das ist ein Problem, weil sonst wäre es ja keine Ausnahme. Ja? Das ist ja nicht die Norm. Tayyib, wir sehen auch bei Heiratsverträgen zum Beispiel, gibt es kein Majlis Khiyar. Was heißt Majlis Khiyar? Majlis ist auf Arabisch die Sitzung. Und Khiyar ist die Wahl. Wir haben ja gesagt, wenn zwei Leute einen Kaufvertrag eingehen, haben sie, solange sie sich im gleichen Raum aufhalten, die Wahl, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Richtig? Ist das bei Heiratsverträgen auch der Fall? Die Antwort lautet nein. Das gibt es nicht. Man kann nicht heiraten und in gleicher Sitzung sagen, ich habe es mir doch anders überlegt. Da müsste dann ein Talaq folgen oder was auch immer. Insofern, eine der schönsten Beweisführungen, die manche Gelehrte nebenbei erwähnt haben, warum Mu'atah Bay' gültig sind, ist die folgende Aya aus dem Koran al-Karim. Allah Azza wa Jalla hat gesagt, إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Hört euch mal diese Aya an, in Aya Nummer 9, Vers 111, in Surat al-Tawbah. Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Hat Allah subhanahu wa ta'ala zu uns jemals gesagt, ich kaufe euch ab? Und haben wir jemals eingewilligt? Nein. Das ist eine Sache, die hat stattgefunden, ohne eine verbale Sira und der Kaufvertrag zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise zwischen den Gläubigen, möge Allah uns zu diesen Menschen machen. Und Allah subhanahu wa ta'ala gilt zweifellos. Nachdem wir uns unterhalten haben über die einzelnen Brücken des Bai'-Vertrages, wir haben die Vertragspartner, Al-Muta'aqidan, dann haben wir die Sira, ne, Ijab und Qabul, und dann haben wir ja, das Mal, also Thaman und Muthman. Ohne diese drei Sachen ist ein Kaufvertrag nicht vorstellbar. Unterhalten wir uns nun über die Bedingungen eines gültigen Bai'-Vertrages. Und wir haben die auch schon angesprochen, wollen aber jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und einer davon ist das Einverständnis, auf das Allah subhanahu wa ta'ala hingewiesen hat in der Ayah, die ich vorhin gelesen habe. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. Das heißt, es sei denn, dass es sich um einen Handel in gegenseitigem Einvernehmen handelt. Allah sagt, o die ihr glaubt, zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf. Also, wenn ich das Vermögen meines Bruders nehme, obwohl er nicht damit einverstanden ist, dann wäre das eine Form von Unrecht und es wäre eine Form von Verzehren des Vermögens eines anderen ohne Grund. Deswegen der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat diese Regel auch in anderen Hadithen erwähnt. Er sagte zum Beispiel, ihr dürft Früchte nicht verkaufen, bis sie, auf Arabisch, hatta tabdua salahwa, das heißt, ihr dürft nicht Früchte verkaufen, bis sie anfangen, reif zu werden. Und dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, stell dir vor, Allah azza wa jal würde die Früchte zurückhalten. Allah subhanahu wa ta'ala würde die Früchte zurückhalten. Das heißt also, jemand kauft etwas für eine Frucht, die noch nicht reif ist. Und dann bekommt er sie und dann reift sie doch nicht heran. Er sagte, aus welchem Grund hast du dann das Vermögen deines Bruders verschlungen? Es gibt keine Gegenleistung. Und das ist höchst verboten, was auch natürlich zu Streit führt. Und die Brüderlichkeit und die Geschwisterlichkeit unter den Menschen zerstört. Wie dem auch sei, insofern ist der Tarad, das heißt die Zufriedenheit, Rida, eine Bedingung gemäß Übereinkunft der Gelehrten, rahimahumullahu ta'ala. Sodass manche sogar in der Definition erwähnt haben. Innama al-bay'u an Tarad. Tayyib. Bedeutet das, dass jede Bedingung oder bedeutet das, dass jeder Vertrag, der nicht durch Zufriedenheit beider zustande kommt, deswegen ungültig ist? Die Antwort lautet nein, aber das sind Ausnahmen. Das sind Ausnahmen. Wichtig ist für uns erst einmal, erstens grundsätzlich gilt, wenn jemand einen Bay'ah-Vertrag eingeht, wobei einer von beiden nicht zufrieden ist mit dem Kaufvertrag, dann ist dieser Kaufvertrag ungültig und daraus ergibt sich, dass eben Verträge unter Zwang ungültig sind. Verträge unter Zwang ungültig sind. Was Zwang ist und so, darüber haben wir schon einmal gesprochen, was die Voraussetzungen dafür sind, dass Zwang existiert, beziehungsweise Ikrah, wie man im Arabischen sagt. Tayyib. Warum? Weil aus den Bedingungen entnehmen wir, dass in manchen Situationen Zwang zu Recht stattfindet. Ja, in manchen Situationen findet Zwang zu Recht statt. Und wir haben das Beispiel erwähnt eines Richters, der jemanden dazu zwingt, sein Vermögen zu verkaufen, weil er dadurch seine Schulden begleicht. Wie jemand, der Muflis ist. Muflis, also jemand, der pleite ist, ist ja jemand, der mehr Schulden hat als sein Kapital. Alles, was er hat, ist weniger als das, was er an Schulden hat. Diese Person ist Muflis, ist pleite. Und wenn die jetzt die Gläubiger den Antrag stellen, sie möchten ihr Geld zurückhaben, dann kann es sein, dass eben der Gläubiger, dass eben der Verschuldete manche seiner Eigentümer verkaufen muss, um Schulden zu begleichen. Das wäre also unter Zwang, aber das wäre eine Ausnahmeregel und Ausnahmen, wie man so schön sagt, bestätigen die Regel. Eine zweite Bedingung, also die erste Bedingung des Einverständnisses, das geht jetzt natürlich um die Bedingungen für die beiden Vertragspartner. Die zweite Bedingung ist Ahliyat al-Tasarruf, das bedeutet auf Deutsch Geschäftsfähigkeit. Jemand muss geschäftsfähig sein, damit er einen Kaufvertrag eingehen kann. Und was bedeutet das auf Deutsch? Das bedeutet konkret, es darf vier Bedingungen nicht geben in dieser Person. Vier Bedingungen. Bedingung Nummer 1, diese Person darf kein Kleinkind sein. Wenn es ein Sabi ist, ein Kleinkind ist, ein Kind unter 7 Jahren, dann ist dieser Kaufvertrag ungültig, weil so eine Person, in der Regel wird auch keiner mit ihm einen Kaufvertrag eingehen. Und das sind Personen, die natürlich leicht hintergangen werden können. Und deswegen sieht der Gesetzgeber hier einen Nutzen darin, ihm Kaufverträge zu verbieten, damit er eben sich selbst nicht schadet. Ja? Denn es gibt Menschen, die sich selbst schaden durch Kaufverträge. Es gibt auch Menschen, die anderen schaden, wie der Verschuldete. Der Verschuldete, der etwas kauft, was er nicht braucht, obwohl er damit Schulden begleichen könnte, diese Person schadet seinen Gläubigern. Er darf kein Sabi sein, kein Kind sein. Er darf nicht Majnun sein, das heißt geisteskrank sein. Auch hier, es ist ein Nutzen für ihn selbst. Er darf kein Safih sein. Safih ist ein Unvernünftiger. Und er darf kein Ma'tuh sein, das heißt ein Schwachsinniger. Das ist jemand, der nicht ganz geistig, nicht komplett geisteskrank ist und dann nur leicht geistig erkrankt ist und deswegen keine vernünftigen Entscheidungen treffen kann. Sie alle, diese alle vier Personen sind entmündigt. Das heißt, auch wenn sie sagen, ich möchte diesen Kaufvertrag eingehen, würden wir sagen, du bist da zufrieden, aber du bist nicht ja'iz at-tasarruf, das heißt, du bist nicht geschäftsfähig, auf Deutsch, das heißt, du kannst keine Geschäfte eingehen, juristisch gesehen. Was das Alter angeht, ich meine, dass er nicht ma'tuh sein darf, nicht safih sein darf, nicht majnun sein darf, das sind ja, Sachen, solange das nicht, sobald diese Eigenschaften nicht mehr vorhanden sind, das heißt, sobald der Geisteskranke wieder geistig gesund wird, oder der Ma'tur oder so, dann ist natürlich kein Problem, dass ein Kaufvertrag eingeht. Aber die Frage ist eher, was meistens die Frage ist, bei einem Kleinkind, ein Sabi. Wir sagen, ein Kleinkind durchläuft verschiedene Altersstufen. Erste Altersstufe ist bis zu 6 Jahren. Die zweite Altersstufe ist ab seinem 7. Alter, Lebensjahr. Und die dritte Altersstufe ist ab seiner Pubertät. Ab der Pubertät gilt er als Erwachsener. Weil ab seiner Pubertät gilt er als biologisch vollreif. Und insofern obliegt ihm auch das Gebet, das Fasten und er ist mündig und er ist also geschäftsfähig. Und wenn er Sünden begeht, dann lasten sie auch auf ihn. Im Alter vorher noch nicht. Wenn also ein 10-jähriges Kind eine Sünde begeht, hat es keine Sünde begangen im juristischen Sinne. Kann natürlich sein, dass ein 10-Jähriger etwas Verbotenes in Anführungsstrichen begeht, aber für ihn persönlich ist es kein Verbot, ja, weil der Engel für ihn die schlechten Taten noch nicht aufschreibt. Wo ist die Unterscheidung? Wir machen eine Unterscheidung ab dem 7. Lebensalter, weil in diesem Alter meistens ein Kind unterscheidet zwischen richtig und falsch. Manche Gelehrte machen das vom Alter ab, wie wir gerade eben gemacht haben, ab dem 7. Lebensjahr. Und andere Gelehrte machen es davon ab, ob er auf Fragen vernünftig antworten kann. Okay? Da aber das meistens im Alter von ab 7 Jahren der Fall ist, sagen die Gelehrten, ab dem 7., also zwischen dieser Ansicht besagt das, dass ab dem 7. Lebensjahr gilt sein Kaufvertrag, wenn er ihn eingeht, allerdings unter der Bedingung seines Wali. Wenn sein Wali damit einverstanden ist, dann gilt es, wenn nicht, dann nicht. Woher weiß man, ob sein Wali einverstanden ist oder nicht? Natürlich, wenn er es sagt, wenn zum Beispiel der Vater zu einem Tante-Emma-Laden geht und sagt, wenn mein Sohn morgens um 7.30 Uhr kommt und seine Brezel für den, bei dir kauft, dann bitte verkauf sie. Oder was auch immer er von ihm kauft. Dann weiß man. Oder, das heißt, er hat eine allgemeine Erlaubnis bekommen, mit ihm einen Kaufvertrag einzugehen. Oder wenn die Situation darauf hinweist, wie in manchen Ländern es gang und gäbe ist, dass der Vater seinen Sohn an der Kasse zum Beispiel arbeiten lässt. Ja? Das kann in manchen Ländern Kinderarbeit sein, aber muss in anderen Ländern keine Kinderarbeit sein. Okay? Das heißt, die Gesetze unterscheiden sich. In manchen Ländern ist es normal, dass der 11, 12, 13, 14, 15-Jährige, ab 15 ist man auf jeden Fall schon biologisch reif, aber es kann sein, dass man mit 11, 12, 13 an der Kasse sitzt und die Situation, dass man in ein Geschäft reingeht, das geöffnet ist, wo jemand an der Kasse sitzt und mit den Leuten Kaufverträge eingeht, den Leuten Sachen verkauft, Wechselgeld rausgibt, und diese Sache schon seit 3-4 Jahren im Gange ist, weil man schon seit 3-4 Jahren dort lebt und die ganze Zeit der Vater nie darauf hingewiesen hat, dass er das nicht möchte. Ja, das heißt, die ganze Situation weist eindeutig darauf hin, dass er damit zufrieden und einverstanden ist. Ansonsten, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, das heißt, gibt dem Safih euer Vermögen nicht. Insofern ist es nämlich grundsätzlich nicht erlaubt. Deswegen brauchen wir die Erlaubnis seines Wali. Wir haben das Beispiel des Sabi uns gerade angeschaut. Jetzt schauen wir uns das Beispiel eines Safih an. Was ist ein Safih? Ein Safih ist ein Unvernünftiger. Ein Unvernünftiger passt in die gleiche Kategorie rein, wie wir gerade eben, weil alle diese Menschen keine vernünftige oder für sich gute Entscheidung treffen können. Weder der Sabi, noch der Safih, noch der Ma'tuh, noch der Majnun. Über das Kind haben wir gesprochen. Allah Azza wa Jalla sagte, gebt dem Safih euren Besitz nicht. Wer ist der Safih in dieser Aya? Der Safih in dieser Aya, in Surah Nummer 4, Surah Al-Nisa, in der 5. Aya, das ist das Waisenkind. Das ist das Waisenkind, solange es noch eben ein Kind ist. Wenn du also verantwortlich bist für Waisenkinder und du verwaltest auch das Vermögen dieser Waisenkinder, dann händigst du denen das Geld nicht aus, weil sie nicht wissen, wie sie mit diesem Vermögen umzugehen haben. Bis sie eben eine vernünftige Entscheidung treffen können. Und was ist die Illa? Was ist der Grund, warum Allah Azza wa Jal uns gesagt hat, dass wir weisen Kindern eben nicht ihr Vermögen aushändigen sollen? Antwort, weil sie eben Safih sind. Deswegen hat er sie so genannt, weil sie eben unvernünftig sind. Insofern ist das die Begründung. Und wenn wir diese wiederfinden woanders, behandeln wir andere Menschen genauso. Jemand kann auch deswegen als Safih gelten und entmündigt werden, weil er eben unvernünftig handelt. Wie im Falle einer Person, die, die teure Sachen kauft, diese allerdings gar nicht braucht und sich deswegen in Schulden stürzt. Ja? Oder wie eine Person, die eine Hochzeit machen kann für zum Beispiel 10.000 Euro, aber er macht eine Hochzeit für 100.000 Euro. Ja? Das wäre eine unvernünftige Handlung, weswegen Leute umherum beim Richter den Antrag stellen könnten, dass er eben entmündigt wird und sein Geld eingefordert. Warum? Weil er handelt hier zu seinem eigenen Schaden. Wenn er vernünftig wäre, würde er nicht so handeln. Wenn er vernünftig wäre, würde er nicht so handeln. Eine Person hat zwei Autos. Eins, das es braucht, ein Ersatzauto. Und kauft sich jetzt ein drittes Auto, um Spaß zu haben. Das ist gegen die Vernunft. Und deswegen könnten darunter die eigenen Familienmitglieder leiden. Ja, weil der Sohn, der Vater, die Mutter, wer auch immer im Umfeld ist, eventuell bräuchten sie das Geld für sich, könnten das besser gebrauchen, haben Schulden, haben Ähnliches. Und diese Person gibt es aus für einen Luxus, der vollkommen fehl am Platz ist. Ebenfalls in diesem Fall könnten sie den Antrag stellen. Und der Richter würde natürlich die Sache überprüfen und schauen, ob man ihn entmündigt, damit er... Und entmündigt bedeutet, man würde eben einen anderen Wali für ihn einsetzen, damit er mit seinem Vermögen umgehen kann. Und ähnlich ist das auch passiert in einer Überlieferung von Abdullah ibn Ja'far. Er hat nämlich einmal ein Grundstück für 600.000 Dirham gekauft. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, wollte dann damals zum Khalifa Uthman gehen und den Hajr beantragen, das heißt die Entmündigung beantragen für seinen Familienmitglied, Abdullah ibn Ja'far. Und der Führer der Gläubigen, erstmal das weist darauf hin, dass diese Möglichkeit besteht, weil Ali bei Uthman diesen Antrag stellen wollte. Sie erfuhren dann aber, dass Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu Teilhaber an diesem Kaufvertrag war. Das heißt, Abdullah ibn Ja'far hat nicht alleine dieses Grundstück gekauft, sondern zusammen mit Zubayr radiallahu anhu. Insofern war das ein Hinweis darauf, dass dieses Kind diesen Vertrag nicht alleine eingegangen ist, sondern zusammen mit einer anderen vernünftigen Person. die besser entscheiden oder die entscheiden kann, ob ein Grundstück tatsächlich so viel wert war oder nicht. Und deswegen wurde auch der Hajar hier nicht ausgesprochen. Der Hajar ist ein eigenständiges Kapitel. Es geht hier nur darum, jetzt in diesem Zusammenhang müssen wir das erwähnen, weil wir gesagt haben, dass die Geschäftsfähigkeit Ahliyat und Tasarruf Voraussetzung ist für die Gültigkeit eines Bay'vertrages. Und wir wollten nur Beispiele erwähnen, dass eben das nicht der Fall ist. Wir haben noch einen wichtigen Fall auch. Stellt euch mal vor, eine Person ist todkrank und diese todkranke Person würde gerne einen Bay'vertrag eingehen. Mit diesem letzten Beispiel enden wir auch dann für heute, inshallah, azza wa jal. Stellt euch mal vor, der todkranke Mensch möchte einen Bay'vertrag eingehen. Jemand ist am Sterben oder hat die Nachricht bekommen, dass er eine Krankheit hat, an der er höchstwahrscheinlich demnächst sterben wird, weil es dafür eben auch kein Heilmittel gibt. Und er sagt in diesem Moment, ich möchte mein Vermögen, mein gesamtes Vermögen spenden. Oder ich möchte mit meinem gesamten Vermögen etwas kaufen und dieses dann Waisenkindern zur Verfügung stellen, damit die Hasanat nach meinem Tod ebenfalls damit ich weiter Hasanat bekomme nach meinem Tod. In diesem Fall sagt der Gesetzgeber, die beste Form der Sadaqa ist diejenige Sadaqa-Form, die du hergibst, während du gesund, geizig bist und hoffst, reich zu werden. Ja, das ist die beste Form der Sadaqa. Wenn du gesund bist, geizig bist und, also geizig gemeint ist, du liebst das Geld, willst eigentlich Pflicht behalten, aber trotzdem überwindest du dich, etwas herzugeben, obwohl du eigentlich natürlicherweise gerne Geld ansammelst und reicher werden möchtest, um irgendwas damit zu machen, was auch immer. Wenn das aber nicht mehr der Fall ist, sobald die Wahrscheinlichkeit besteht, sobald du die Todesnachricht bekommst, die tödliche Nachricht bekommst, dann sagt auch der Gesetzgeber, ab diesem Zeitpunkt entmündigen wir dich teilweise. Und das bedeutet, du darfst dann nur noch über 2/3 deines Vermögens verfügen und nicht mehr, du darfst nur noch über 1/3 deines Vermögens verfügen und über 2/3 davon darfst du nicht mehr verfügen, weil du bist jetzt dem Tod näher als dem Leben. Ja, wenn du am Sterben bist, bist du dem Tod näher als dem Leben und dann passt du mehr in die Kategorie der Erbgesetze als in die Kategorie von lebendigen Menschen, die Kaufverträge eingehen. Und deswegen ist auch der Ansporn seitens des Gesetzgebers, nicht zu warten, bis es zu spät ist. Wenn du was Gutes machen willst, mach es heute vor morgen, weil du nicht weißt, wie es morgen aussehen wird. In diesem Fall hat eben der Prophet, alayhi salatu wassalam, als eben ein Sahabi, radiallahu ta'ala anhu, im Sterben lag, oder besser gesagt, vermeintlich im Sterben lag, und das ist auch das Gute an der Sache, deswegen wissen wir, dass es nicht darum geht, ob er wirklich sterben wird oder nicht, weil das weiß niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala, sondern es geht rein darum, dass man meint, daran zu sterben zu werden, weil die meisten Menschen eben an dieser Krankheit sterben würden und es dafür kein Heilmittel gibt. Dann in diesem Fall bist du teilweise entmündigt, und der Prophet alayhi salam, als das Sahabi dann spenden wollte, dann hat der Prophet zu ihm gesagt, والسلام, deine Nachkommen reich zu hinterlassen, ist besser, als sie arm zu hinterlassen, während sie ihre Hände den Menschen gegenüber ausstrecken. Und dann hat er eben gefragt, wie viel er spenden darf, und dann hat der Prophet والسلام, ihm eben 1/3 als Maximum definiert und gesagt, الثلث والثلث كثير, das heißt, 1/3 geht in Ordnung, obwohl auch 1/3 schon viel ist. Und deswegen ist es auch besser, dass man weniger als 1/3 hergibt, wenn das so weit kommt. Ansonsten ist es ja eine gute Tat zu spenden. Aber warum soll man in diesem Fall jetzt seine eigenen Nachkommen benachteiligen? Ja. Sondern man soll, wenn man spenden will, das vorher machen. und nicht dann seine eigenen Nachkommen, seine eigenen Kinder eben wenig hinterlassen, wodurch sie eventuell auf andere Menschen angewiesen sind. Und dementsprechend sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. Wahrlich, Allah hat euch, wenn ihr beim Sterben seid, ein Drittel eures Vermögens gespendet, damit ihr eure Taten vermehren könnt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala meine und eure guten Taten vermehren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere guten Taten von ihm annehmen und uns den Erfolg verleihen, Gutes umzusetzen, denn er ist derjenige, der zu ihm stand ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.